Es gibt Regisseure, da reicht allein der Name und man denkt sofort Provokation. Mit jedem neuen Film, den sie machen, fragt man sich, wie will der uns jetzt schocken? Lars von Trier ist so einer. Und, Zufall oder nicht, der ebenfalls aus Dänemark stammende Regisseur Nicholas Winding Refn auch. Von seinen Pusher-Filmen über Valhalla Rising, den Gangsterfilm Drive bis zum Thriller Only God Forgives testet er die Grenzen des Zeigbaren. Das gilt auch für sein neuestes Werk The Neon Demon, der seine Weltpremiere diesen Mai in Cannes erlebt hat und dort eher negativ aufgenommen wurde. Die Vorwürfe, der Film, der im Modelmilieu von Los Angeles angesiedelt ist und einem 16-jährigen Model dabei folgt, wie es von ihren Konkurrentinnen in die Abgründe der Industrie geführt wird, sei vor allem geschmacklos, eine Zumutung und zeige ein abstoßendes und erniedrigendes Frauenbild. Grund genug für uns hier, um sich mit diesem Film und seinem Macher besser und näher auseinanderzusetzen. Mein Sparringspartner dabei ist Hartwig Tegeler, der The Neon Demon mehr abgewinnen konnte. Hartwig, um gleich mit einem der Hauptargumente gegen den Film einzusteigen, ein aufgeklärt emanzipiertes Frauenbild gibt es bei diesem psychosexuellen Thriller nun wirklich nicht, oder? Ich beantworte die Frage nicht. Ich bin nicht bereit, die Frage am Anfang zu beantworten, sondern ich sage nur, erstmal sollten wir uns die Bilder anschauen, die dieser Film zeigt. Und erst dann können wir überhaupt beantworten, wie dieses Frauenbild ist. Denn wir bewegen uns in The Neon Demon natürlich in einem wirklich antagonistischen Widerspruch, den das Kino ja ganz häufig bietet, und ich finde das sehr toll, wenn das Kino das bietet, nämlich die Bilder, die wir da sehen, sind die Bilder über die Realität oder sind sie Bilder, die sozusagen affirmativ Bilder des Filmemachers sind? Also kurzum, um es praktisch zu machen. Natürlich könnte man erstmal sagen, das ist ein unüberzeugendes, anti-emanzipatorisches Frauenbild, was wir zu sehen bekommen, aber wir bekommen natürlich eine Welt zu sehen, die Fashion-Welt, die Model-Welt. Und keiner von uns, der einmal die Qual hatte in Germany's Next Topmodel hineinschauen zu müssen, wird ernsthaft behaupten, dass diese Welt eine emanzipative Welt ist, emanzipierte Welt, eine Welt, die zur Emanzipation einlädt, sondern die Körper, die dort gezeigt werden, die sozusagen hergerichtet werden für unser Begehren, die sind Objekte. Und ich sage zunächst, dass bei The Neon Demon diese Objekthaftigkeit der Körper, natürlich in erster Linie Frauenbilder, so ist diese Fashion-Realität, dass die erstmal quasi gezeigt wird, dass die Realität gezeigt wird. Und von da aus können wir in diesem Film weitergehen. Mit anderen Worten, ich beantworte Frage, ich halte diesen Vorwurf für absurd bei The Neon Demon. Ja, man kommt ja auch sofort in so eine Sphäre von, wie beschreibe ich das, was ich da eigentlich gesehen habe, weil ja, es genau. Ist natürlich eine Zumutung, machen wir uns nichts vor. Die Frage ist immer im Kino, ist das eine gute Zumutung oder eine schlechte Zumutung? Der Look des Films, den können wir ja vielleicht so ein bisschen fassen. Der hat natürlich etwas Monotones, also auf der Soundspur haben wir immer diesen komischen Beat, der irgendwie immer den gleichen Rhythmus vorgibt, die Bilder sind entsättigt, monochrom, naja und dann die Szenerie, die äußert sich ja auch immer wieder darin, dass Nicholas Winding Refn diese Körper sehr gewalttätig, ja ich würde schon fast sagen auseinander nimmt, diese eigentlich ja sehr schönen Modelkörper. Genau, und das ist, also Sie haben eben gesagt, es ist eine gute Zumutung, eine böse Zumutung und ich frage mich, ist es eine provokative Zumutung? Ich stimme vollkommen zu, Patrick, dass die Körper auseinandergenommen werden. Aber davor, vor dem Auseinandernehmen, zeigt Nicholas Winding Refn diese Körper als künstliche Körper. Also es geht um Sexualität, es geht um Körperlichkeit, es geht um Begehren und all das wird uns dort gezeigt in einer so extremen Künstlichkeit, die gleichzeitig in diesem Business durchzogen ist von Macht und Geld, dass die Körper nichts Begehrenswertes haben, aus meiner Sicht. Also das Begehren wird behauptet, so funktioniert das Geschäft, also das beschreibt Refn und diese Begehrlichkeit wird letztendlich scheitert an der Künstlichkeit. Er zeigt uns eine Welt, die permanent vom Begehren redet, aber eigentlich gar nicht begehrenswert ist. So, und was macht jetzt der Filmemacher? Da gibt es einige signifikante Szenen, die dann so eher im zweiten Teil des Filmes ja, losgetreten werden, wo die Körperlichkeit quasi zurückgeholt wird. Und das sind sehr drastische filmische Mittel. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich finde, Patrick, dass The Neon Demon Entkörperlichung beschreibt und den Körper wieder zurückholt. Aber wie macht das ein Filmemacher, der tatsächlich in der Tradition, die hast du ja am Anfang genannt, wo wir irgendwie Lars von Trier haben, wo wir vielleicht auch David Lynch haben und so weiter und so fort. Er holt den Körper zurück, indem er den Körper dekonstruiert, indem er ihn zerschlägt. Und darin wird die Vergänglichkeit des Körpers sichtbar. Darin wird sichtbar, dass der Körper mehr ist als künstliche Silikonoberfläche. Genauso erscheinen uns die Figuren in dem Film, bis eben auf die irritierende Hauptfigur. Und an dieser Stelle wird der Film wirklich provokativ. Es gibt da eine Szene, die ist eine Nekrophilie-Szene. Da liebt eine Frau, die vorher ein Model lieben wollte, aber zurückgewiesen wird, eine Leiche. Alleine das zu hören, da denken jetzt wahrscheinlich ganz viele Zuschauer, hallo, worum geht's da? Ja, aber das ist genau der dramaturgische Punkt, an dem gezeigt wird, die Leiche, die dort liegt, eine Frauenleiche, wirkt viel natürlicher in ihrem Tod als all diese Künstlichkeit, die vorher vor uns ausgestellt wurde. Und diese Art von Provokation finde ich unglaublich spannend. Ja, es ist wahr, vor allem weil Nicholas Winding Refn gerade bei diesen beiden Szenen, die du erwähnt hast, so abstrakt ist, dass man da jetzt in dem Form nicht wirklich von einer logischen Schlussfolgerung dieser Figur sprechen kann. Ich wollte trotzdem sagen, er sucht ja, und er hat da glaube ich auch Spaß an der Grenzüberschreitung, an der Provokation. Gerade im Kontext der Gewalt wird ihm das immer wieder vorgeworfen und ich finde zum Teil zu Recht, wenn wir vielleicht einen kurzen Blick auf sein übriges Oeuvre werfen, sei es Drive, dieser Gangsterfilm, oder Only God Forgives. Ich habe das Gefühl, dass er, wenn er nicht immer in diesem abstrakten Kontext arbeitet, wie er jetzt in diesem Fall das ja mal macht, dass er dann immer dazu kommt, dass Gewalt eben sehr billig und voyeuristisch zeigt. Also meinst du nicht auch, dass seine Gewaltdarstellungen, wenn es gelingt, dann wirklich interessant sind, das Kino als Bilderkunst so ein bisschen weiterdenken, aber wenn sie es nicht sind und woran liegt das eigentlich, dann doch so billig und voyeuristisch? Aber Patrick, ich muss in einer Sache widersprechen. Ich finde diesen Film nicht abstrakt, sondern ich finde ihn körperlich und damit konkret. Interessant übrigens, bei der Pressevorführung in Hamburg gab es die von mir eben nur angedeutete Szene. Ich will das jetzt auch nicht zu weit ausführen, weil die Worte können das auch gar nicht beschreiben. Es gibt noch eine andere Szene, da spielt ein ausgeschnittenes Auge die Hauptrolle. Und die Reaktion der absolut professionellen Filmkritiker war so etwas wie Lachen, verschämtes Lachen. Das spricht ja eigentlich dagegen, dass dies eine abstrakte Szene ist, denn sie berührt oder rührt ja quasi Emotionen hervor. Ich habe mir übrigens mal eine Rezension des Films angeschaut, da schreibt ein Kollege, dies sei kein stringenter Spielfilm. Bitte, was ist ein stringenter Spielfilm? Ich weiß nicht, was das sein soll. Als Kritik und kommt dann mit einem sehr, sehr, ja, entblößenden Wort. Er sagt, und dann kommt diese von mir eben beschriebene, unvergleichlich beängstigende Sexszene. Ja, entschuldige mal bitte, wenn ich vorher etwas kritisiere als nicht stringent und komme dann im zwei Sätze später mit etwas unvergleichlich beängstigendem, was in dieser Film in mir ausgelöst hat, das ist jetzt von mir eben das Argument gegen deine These von der Abstraktion. Und natürlich, auch ich habe meine Probleme mit den Gewaltbildern bei Refn. Also Only God Forgives, da bin ich ausgestiegen. Auch das muss man als Filmkritiker auch mal zugestehen, dass man irgendwann einfach aussteigt, weil man zu sehr geschockt ist. Jetzt bei The Neon Demon ging mir das eben nicht so, weil ich finde, dass die Künstlichkeit der Welt durch die Dekonstruktion des Körpers am Ende wieder eine Sinnlichkeit bekommt. Am Ende stehen wir vor einer Art von Erkenntnis, ja, es ist doch vergänglich und nicht so ewig schön, wie uns diese verlogene Fashion-Welt es uns vormachen will. Und das finde ich nicht als These, sondern als Empfindung sehr versöhnlich, mit der ich aus dem Film gehen werde. Und ich finde, das ist ein aufregender Film und manchmal nervt er einfach auch ein bisschen. Und ob er Sie selber nervt, das müssen Sie selber herausfinden. Eine gute Möglichkeit gibt es dann ab nächsten Donnerstag. Dann kommt nämlich The Neon Demon ganz offiziell in die deutschen Kinos. Und jeder muss sich selbst davon überzeugen, ob diese Zumutung eine gute oder eine schlechte ist. Ich habe versucht, mich irgendwie anzunähern mit meinem Kollegen Hartwig Tegeler. Vielen Dank für deine Zeit.